Texte verstehen. Übung 1c. Hören Sie das Gedicht. Lesen Sie mit. Auskunft zur Person. Ich bin die Hausnummer 74. Die Telefonnummer 44432. Die Passnummer E68 72 831. Ich bin die Kontonummer 120 039 144. Die Kursnummer 37. Die Bibliotheksnummer 443. Ich bin die Zimmernummer 13. Die Personalnummer 420 914. Die Steuernummer 5.0100.161 100.20.001. Ich bin eine Nummer. Eine Nummer bin ich. Bin ich nur eine Nummer?